Stefanie, es ist mir, aufrichtig gesagt, gar nicht angenehm, dass ich, außer Stefanie selbst, der einzige Zeuge bin, der über die Jugendliebe meines Freundes, die vom Beginn seines 16. Lebensjahres an durch mehr als 4 Jahre hindurch währte, berichten kann. Ich fürchte, dass ich mit der Schilderung des wahrheitsgemäßen Tatbestandes all jene enttäuschen werde, die sich davon sensationelle Enthüllungen erwarben. Das Verhältnis Adolfs zu diesem aus angesehener Familie stammenden Mädchen bewegte sich durchaus im Rahmen der geltenden Sitte und war absolut normal, es sei denn, die Begriffe geschlechtlicher Moral hätten sich in der heutigen Generation derartig in das Gegenteil verkehrt, dass man es als anormal betrachtet, wenn bei einem Verhältnis zwischen jungen Leuten wie diesen, um es kurz zu sagen, nichts geschehen ist. Man verzeihe mir ferner, wenn ich den Familiennamen dieses Mädchens sowie den Namen nach der Verehelichung in diesem Buch nicht nenne. Ich habe ihn gelegentlich Männern, die sich mit der Erforschung der Jugend Adolf Hitlers befassen und von deren Ernsthaftigkeit ich mich überzeugen konnte, genannt. Stefanie, die etwa 1 bis 2 Jahre älter war als Adolf, heiratete später einen höheren Offizier, und man wird daher für meine Diskretion Verständnis aufbringen. Im Frühsommer des Jahres 1905 fasste mich Adolf beim gewohnten abendlichen Bummel heftig am Arm und fragte mich erregt, wie mir jenes schlanke, blonde Mädchen, das dort am Arm seiner Mutter über die Landstraße ging, gefalle. »Ich liebe sie nämlich«, fügte er entschieden hinzu. Stefanie war ein stattliches Mädchen von hoher, schlanker Gestalt. Sie trug volles blondes Haar, das sie zumeist rückwärts in einen Knoten aufsteckte. Ihre Augen waren sehr schön, hell und sprechend. Sie war auffallend gut gekleidet. Auch ihr Auftreten bewies, dass sie aus einem guten, wohlsituierten Hause stammte. Das vom Fotografen Hans Zivny in Urfahr aufgenommene Matura-Bild liegt zeitlich etwas vor jener Begegnung. Stefanie dürfte damals 17, höchstens 18 Jahre alt gewesen sein. Es zeigt ein Mädchen mit hübschen, ansprechenden Zügen. Der Ausdruck des sehr ebenmäßigen Gesichtes ist überaus natürlich und offen. Das reiche Haar, noch als Gretelfrisur getragen, verstärkt diesen Eindruck. Etwas Frisches, Ungezwungenes liegt über diesem gesunden Mädchenantlitz. Die Seiten 71 und 72 des Buches sind Bildseiten. Seite 71, sehr eindrucksvolles Bild des Vaters Adolf Hitlers. Seite 72, Gesuch der Mutter Hitlers um Zuerkennung der Witwenpension. Weiter im Text. Der abendliche Bummel über die Landstraße war für die Bewohner der Stadt Linz damals eine liebgewordene Gepflogenheit. Die Damen betrachteten die Schaufenster, machten Einkäufe, man traf Bekannte und die jungen Leute amüsierten sich gegenseitig auf harmlose Weise. Eifrig wurde geflirtet. Die jungen Offiziere verstanden sich besonders gut darauf. Stefanie wohnte anscheinend in Urfahr, denn sie kam immer von der Brücke her den Hauptplatz herauf und promenierte am Arm der Mutter die Landstraße hinunter. Ziemlich genau um 5 Uhr abends tauchten Mutter und Tochter auf. Wir warteten am Schmiedtoreck. Nachdem weder Adolf noch ich dem jungen Mädchen vorgestellt waren, wäre es ungehörig gewesen, Stefanie zu grüßen. Ein Blick musste den fehlenden Gruß ersetzen. Adolf ließ Stefanie dann nicht mehr aus den Augen. Während dieser Zeit war mit ihm nicht viel anzufangen. Er zeigte sich während dieser Stunde wie verwandelt. Ganz anders als sonst. Man konnte in dieser Zeit viel leichter als gewöhnlich mit ihm auskommen. Ich brachte in Erfahrung, dass Stefanies Mutter Witwe war und tatsächlich in Urfahr wohnte. Und dass der junge Mann, der hin und wieder an der Seite Stefanies auftauchte und Adolf heftig irritierte, ihr Bruder sei, der in Wien Jus studierte und einer Studentenverbindung angehörte. Diese Mitteilung beruhigte Adolf sehr. Mitunter tauchten aber auch junge Offiziere auf, die den beiden Damen Gesellschaft leisteten. Gegen diese jungen Leutnants mit ihrer schmucken Uniform kamen ärmliche, blasse junge Männer, wie Adolf einer war, natürlich nicht auf. Adolf fühlte dies sehr deutlich und machte sich in beredten Worten Luft. Sein Zorn ging schließlich in eine radikale Ablehnung des ganzen Offiziersstandes und alles Militärischen über. Eitle Hohlköpfe, nannte er sie. Es störte ihn sichtlich, dass sich Stefanie mit solchen Nichtstuern abgab, die Korsetts trugen und sich parfümierten, wie er behauptete. Gewiss hatte Stefanie keine Ahnung, wie tief die Zuneigung Adolfs zu ihr war. Sie hielt ihn für einen etwas schüchternen, aber doch auffallend hartnäckigen sogenannten anhänglichen Liebhaber. Wenn sie seinen fragenden Blick mit einem Lächeln beantwortete, war er glücklich und geriet in eine Gemütsverfassung, die ich sonst niemals an ihm beobachtet hatte. Dann war alles in der Welt gut und schön und wohlgeordnet und er war zufrieden. Wenn Stefanie aber, was ebenso häufig geschah, kühl an ihm vorbeiblickte, war er wie zerschlagen und hätte am liebsten sich selbst und der Welt ein Ende gemacht. Gewiss, das sind Erscheinungen, die allgemein für die erste große Liebe typisch sind. So wird man denn auch vielleicht das Verhältnis Adolfs zu Stefanie mit der Bezeichnung Penela-Schwarm abzutun versuchen. Diese Bezeichnung gilt vielleicht für die Auffassung, die Stefanie von diesem Verhältnis hatte. Aber für Adolf war dieses Verhältnis mehr als bloße Schwärmerei. Schon allein, dass diese Beziehung über 4 Jahre währte, ja ihren Glanz noch über die nachfolgenden Wiener Elendsjahre warf, beweist, dass diese Empfindung bei Adolf tief und echt und wirkliche Liebe war. Ein Beweis für die Tiefe dieses Gefühles ist die Ausschließlichkeit, mit der Adolf dieses Verhältnis betrachtete. Während gerade für das jugendliche Schwärmen ein steter Wechsel typisch ist, gab es für Adolf während dieser Jahre kein anderes weibliches Wesen als Stefanie. Er sah gar nicht, dass neben ihr noch andere Mädchen existierten. Stefanie verkörperte für ihn das Weibliche schlechthin. Ich kann mich nicht erinnern, dass ihn jemals irgendein anderes Mädchen beschäftigt hätte. Als uns später in Wien Luzi Weid als Darstellerin der Elsa in Lohengrin begeisterte, fand er als höchstes Lob, dass sie in vielem an Stefanie erinnere. Ihrer Erscheinung nach wäre Stefanie die ideale Darstellerin der Elsa und anderer Frauengestalten aus den Musikdramen Richard Wagners gewesen. Ich weiß, dass wir uns lange darüber den Kopf zerbrachen, ob Stefanie vielleicht über die für diese Aufgabe notwendige musikalische Begabung und eine geeignete Stimme verfüge. Adolf nahm das beinahe als selbstverständlich an. Gerade das Walkürenhafte ihrer Erscheinung zog ihn immer wieder von Neuem an und entflammte ihn zu heller Begeisterung. Ungezählte Liebesgedichte verfasste er für Stefanie. Hymnus an die Geliebte hieß eines, das er mir aus dem kleinen schwarzen Büchlein mit dem flexiblen Einband vorlas. Stefanie ritt als Burgfräulein in dunkelblauem, wallendem Sandkleid auf weißem Zelter über blumenbesäte Wiesen. Das offene Haar fiel ihr wie eine goldene Flut von den Schultern. Ein heller Frühlingshimmel stand darüber. Alles war reines, strahlendes Glück. Noch sehe ich Adolfs in glücklicher Ekstase verzücktes Gesicht und höre seine Stimme diese Verse sprechen. Stefanie erfüllte sein Wesen so vollkommen, dass alles, was er sprach, was er tat, was er für die Zukunft plante, sich direkt oder indirekt auf sie bezog. Mit der wachsenden Entfremdung vom Elternhaus, wie sie für jeden jungen Menschen in diesen Jahren typisch ist, gewann bei meinem Freund Stefanie immer mehr Einfluss auf ihn und dies alles, ohne dass er ein Wort mit ihr gesprochen hätte. Ich dachte in diesen Dingen viel nüchterner und erinnere mich noch sehr genau, dass es zwischen uns beiden mehrmals über diesen Punkt Auseinandersetzungen gab, wie überhaupt meine Erinnerungen an das Verhältnis Adolfs zu Stefanie viel deutlicher ist als alles andere. Er behauptete immer, es genüge völlig, dass er Stefanie eines Tages gegenübertrete. Sofort würde sich dann alles Weitere klären, ohne dass nur ein einziges Wort zwischen ihnen gesprochen würde. Zwischen so ungewöhnlichen Menschen, wie er und Stefanie es seien, bedürfe es gar nicht der sonst unter Menschen üblichen Formen sprachlicher Mitteilung. Außergewöhnliche Menschen verstünden sich gegenseitig mit Hilfe der Intuition, erklärte er mir. Wenn es sich um ein noch so weit abliegendes Thema handelte, war Adolf stets davon überzeugt, dass Stefanie seinen Plan nicht nur genau kennen, sondern dafür ein ebenso großes, immenses Interesse haben würde wie er selbst. Wenn ich dann einwarf, dass er Stefanie ja noch gar nichts davon erzählt habe und dass ich zweifle, ob sie sich überhaupt um derlei Dinge kümmere, geriet er in Wut und schrie mich an: »Das begreifst du eben nicht, weil du den Sinn einer außergewöhnlichen Liebe nicht verstehen kannst.« Ich fragte ihn, um ihn zu beruhigen, ob er Stefanie die Kenntnis solch detaillierter Probleme allein durch weiteres Blickwechseln vermitteln wolle. Er sagte darauf bloß: »Möglich. Man kann das nicht erklären. In Stefanie ist alles, was in mir ist.« Ich hütete mich natürlich, in diese heiklen Dinge zu weit einzugreifen. Aber ich freute mich doch, dass mir Adolf so viel Vertrauen schenkte. Zu keinem Menschen, auch nicht zu seiner Mutter, hatte er von Stefanie gesprochen. Die gleiche Ausschließlichkeit, die für ihn selbstverständliches Gebot war, forderte er auch von Stefanie. Lange Zeit fasste er ihr Interesse an anderen jungen Männern, insbesondere für Offiziere, nur als eine Art selbstgeschaffener Ablenkung auf, mit der Stefanie ihre stürmischen Empfindungen für ihn verbergen wollte. Doch diese Auffassung wurde immer wieder von Anfällen rasender Eifersucht abgelöst. Adolf war todunglücklich, wenn Stefanie den blassen Jüngling, der am Schmiedtoreck wartete, übersah und ihr Interesse einem der jungen Leutnants zuwandte, die sie häufig begleiteten. Wie hätten auch einen jungen, lebensfrohen Mädchen die fragenden Blicke dieses heimlichen Verehrers genügen sollen, wenn andere ihr in viel gewandteren Formen ihre Verehrung zum Ausdruck brachten? Aber so etwas durfte ich Adolf niemals sagen. »Was soll ich tun?« fragte er mich eines Tages. Eine Frage, die ich in anderen Fällen nie von ihm gehört hatte. Ich war sehr stolz, dass er mich um Rat fragte. Endlich konnte ich mich ihm einmal überlegen fühlen. »Ganz einfach«, erklärte ich ihm. »Du grüßt die beiden Damen, trittst auf sie zu, stellst dich der Mama vor, indem du mit gelüftetem Hut deinen Namen sagst und sie dann bittest, die Tochter ansprechen und die beiden Damen begleiten zu dürfen.« Adolf sah mich zweifelnd an und überdachte eine Weile lang meinen Vorschlag. Dann aber lehnte er ab. »Was soll ich sagen, wenn mich die Mama nach meinem Beruf fragt? Ich muss doch schon bei der Vorstellung meinen Beruf nennen. Am besten, ich füge gleich dem Namen an, Adolf Hitler, akademischer Maler oder so ähnlich. Aber das bin ich noch nicht. Erst muss ich das sein. Dann kann ich mich vorstellen. Für die Mama ist der Beruf wahrscheinlich wichtiger als der Name.« Lange glaubte ich, Adolf wäre einfach zu schüchtern, um Stefanie anzusprechen. Aber es war nicht Schüchternheit, die ihn davon abhielt. Er besaß schon damals eine so hohe Auffassung von dem Verhältnis des Mannes zur Frau, dass ihm der übliche Weg des Bekanntmachens unwürdig erschien. Jede Form des Flirts lehnte er scharf ab. Er war überzeugt, dass Stefanie keinen anderen Wunsch kannte, als so lange zuzuwarten, bis er käme, um sie zu bitten, seine Frau zu werden. Ich war davon keineswegs überzeugt. Doch Adolf hatte sich bereits, wie bei allem noch Ungelösten, das ihn beschäftigte, einen festen Plan zurechtgelegt. Was dem Vater nicht gelungen war, und noch weniger der Schule, was sogar die Mutter vergeblich zu erreichen gesucht hatte, gelang diesem fremden, unbekannten Mädchen, mit dem er noch kein Wort gesprochen hatte. Er machte sich einen genauen Plan über seine Zukunft, durch den es ihm möglich war, in 4 Jahren um die Hand Stefanis anzuhalten. Das Ergebnis stundenlanger Gespräche über diese schwierige Frage endete damit, dass ich von Adolf den Auftrag erhielt, mich zunächst noch eingehender über Stefanie zu erkundigen. Im Musikverein kannte ich einen Cellisten, den ich gelegentlich mit dem Bruder Stefanis sprechen gesehen hatte. Auf dem Umweg über den Cellisten erfuhr ich, dass der Vater Stefanis, ein höherer Regierungsbeamter, vor einigen Jahren gestorben sei. Die Mutter wohne in wohlgeordneten Verhältnissen und bezöge eine entsprechende Witwenpension, mit deren Hilfe sie ihren beiden Kindern die denkbar beste Erziehung zukommen lasse. Stefanie habe das Mädchenlyzeum besucht und bereits die Matura abgelegt. Sie habe wohl, bei ihrer Schönheit selbstverständlich, eine große Zahl von Verehrern. Sie tanze gern und habe vorigen Winter mit ihrer Mutter fast alle größeren Bälle der Stadt besucht. Doch sei sie seines Wissens, meinte der Cellist, noch nicht verlobt. Adolf war über das Ergebnis meiner Nachfrage sehr befriedigt, obwohl es ihm an sich durchaus selbstverständlich erschien, dass Stefanie noch nicht verlobt war. Ein Punkt meiner Ausführungen aber beunruhigte ihn sehr. Stefanie tanzte. Und, wie mir der Cellist versicherte, sie tanzte gerne und tanzte gut. Das passte durchaus nicht in das Bild, das ich Adolf von Stefanie gemacht hatte. Eine Walküre, die sich am Arm irgendeines Hohlkopfes von Leutnant über das Parkett bewegte, war ihm eine grässliche Vorstellung. Woher kam nur dieser strenge, fast asketische Zug an ihm, der ihn von allen natürlichen Freuden der Jugend abhielt? Adolfs Vater war doch ein lebensfroher Mann gewesen und hatte als junger, schmucker Zollbeamter gewiss manchem Mädchen den Kopf verdreht. Warum war Adolf so ganz anders? Er war doch ein durchaus ansprechender junger Mann, gut gewachsen, schlank. Seine etwas strengen, viel zu ernsten Züge wurden durch den ungewöhnlichen Ausdruck seiner Augen belebt, über deren eigentümlichen Glanz man auch die krankhafte Blässe seines Gesichtes vergessen konnte. Zu tanzen aber widersprach so völlig seiner Natur wie das Rauchen oder im Wirtshaus zu sitzen und Bier zu trinken. Da gab es einfach nichts für ihn, obwohl ihn niemand, auch nicht seine Mutter, in dieser Haltung bestärkte. Endlich gab es etwas, womit ich, der ich sonst immer so ausgiebig von ihm gehänselt wurde, ihn selbst hänseln konnte. »Du musst tanzen lernen, Adolf«, erklärte ich ihm todernst. Damit wurde nun zunächst das Tanzen für ihn ein Problem. Ich erinnere mich gut, wie damals auf unseren einsamen Wanderungen nicht mehr das Thema Theater oder Neubau der Donaubrücke im Mittelpunkt unserer Gespräche stand, sondern das Problem des Tanzens. Wie aus allem, mit dem er nicht sogleich fertig werden konnte, hatte er daraus eine allgemeine Angelegenheit gemacht. »Stelle dir einen überfüllten Ballsaal vor«, erklärte er mir einmal, »und bilde dir ein, du wärst taub. Die Musik, die diese Menschen bewegt, ist für dich nicht zu hören. Dann betrachte dieses sinnlose sich fortbewegen der Menschen, das doch an kein Ziel führt. Sind diese Menschen nicht total verrückt?« »Das hilft dir nichts, Adolf«, erwiderte ich. »Stefanie tanzt gerne. Wenn du sie gewinnen willst, musst du dich genauso sinnlos und verrückt fortbewegen wie die anderen.« Mehr brauchte es nicht, um ihn in Raserei zu versetzen. »Nein, nein, niemals«, schrie er mir ins Gesicht, »niemals werde ich tanzen, hörst du? Stefanie tanzt ja auch nur, weil die Gesellschaft, von der sie leider abhängig ist, sie dazu zwingt. Sobald sie meine Frau geworden ist, wird sie nicht mehr das geringste Bedürfnis haben, zu tanzen.« Ausnahmsweise konnten ihn diesmal seine eigenen Worte nicht ganz überzeugen, denn immer von Neuem rollte er die Frage des Tanzes auf. Ich hatte ihn in Verdacht, dass er daheim hinter verschlossenen Türen mit seiner kleinen Schwester sogar ein paar vorsichtige Schritte versuchte. Frau Hitler hatte seinerzeit Adolf zuliebe ein Klavier gekauft. Vielleicht erhielt ich bald den Auftrag, darauf einen Walzer zu spielen. Ich dächte, er wäre beim Tanzen taub. Er brauchte doch keine Musik, um sich fortbewegen zu können. Auch wollte ich ihm einiges über die Harmonie zwischen Musik und körperlicher Bewegung sagen, die er anscheinend noch nicht begriff. Doch so weit kam es nicht. Adolf grübelte weiter und suchte nach einer Lösung. Tagelang, wochenlang sann er darüber nach. In seiner Niedergeschlagenheit verfiel er auf eine wahnwitzige Idee. Er dachte ernstlich daran, Stefanie zu entführen. In allen Einzelheiten entwarf er mir seinen Plan. Meine Rolle dabei war nicht sehr dankbar. Ich hatte die Mutter in ein Gespräch zu verwickeln, während er sich des Mädchens bemächtigte. »Und wovon wollt ihr beide dann leben?«, fragte ich prosaisch. Diese Frage ernüchterte ihn einigermaßen. Der kühne Plan wurde aufgegeben. Zu allem Unheil war auch Stefanie damals in wenig erfreulicher Stimmung. Sie ging mit abgewandtem Gesicht am Schmiedtoreck vorbei, als wäre Adolf gar nicht vorhanden. Das brachte ihn an den Rand der Verzweiflung. »Ich halte es nicht mehr länger aus«, rief er, »ich werde Schluss machen.« Es war das erste und, soviel ich mich erinnere, einzige Mal, dass Adolf allen Ernstes an Selbstmord dachte. Über das Geländer der Brücke wollte er in die Donau springen, erklärte er mir. Dann wäre alles aus und vorbei. Aber Stefanie müsse mit ihm gemeinsam in den Tod gehen. Darauf wollte er nicht verzichten. Wieder wurde in allen Einzelheiten ein Plan entwickelt. Jede der einzelnen Phasen, in denen die schaurige Tragödie abzurollen hatte, wurde eingehend geschildert und meine Rolle dabei im Detail festgelegt. Sogar wie ich mich nachher als der einzige Überlebende zu verhalten hätte. Die düstere Szene bewegte mich noch in nächtlichen Träumen. Doch bald schien die Sonne wieder vom Himmel und es kam jener glücklichste Tag im Juni 1906 für Adolf, den er selbst wohl ebenso wenig vergessen hatte wie ich. Der Sommer war nahe und in Linz wurde ein Blumenkorso abgehalten. Wie gewohnt erwartete mich Adolf vor der Karmeliterkirche, in die ich jeden Sonntag mit meinen Eltern zum Gottesdienst ging. Dann postierten wir uns beim Schmiedtoreck. Der Platz war überaus günstig, weil die Straße hier sehr schmal ist und die im Korso fahrenden Wagen gezwungen wurden, ganz nahe an den Bürgersteig heranzufahren. Schon erklang vom Hauptplatz her zündende Marschmusik. Die Kapelle des Hessenregiments zog mit blitzenden Instrumenten vorüber. Dahinter reihten sich, mit Blumen über und über geschmückt, die einzelnen Wagen, aus denen junge und ältere Damen den Zuschauern entgegenwinkten. Doch Adolf sah und hörte nichts davon. Fiebernd wartete er auf Stefanie. Schon wollte ich die Hoffnung aufgeben, die Erwartete zu sehen, da fasste mich Adolf so heftig am Arm, dass es schmerzte. Auf einem hübschen, blumengeschmückten Wagen biegen Mutter und Tochter in die Schmiedtorstraße ein. Genau noch sehe ich das Bild vor mir. Die Mutter in hellgrauem Seidenkleide hält einen zierlichen roten Sonnenschirm über sich empor, durch den die schräg einfallenden Strahlen einen rötlichen Hauch auf das Antlitz Stefanis zaubern, die ein duftiges Seidenkleid trägt. Nicht wie die anderen Wagen mit Rosen, sondern mit einfachen Feldblumen hat Stefanie ihr Gefährt geschmückt. Der ganze Wagen ist mit roten Mohnblumen, weißen Margeriten und blauen Kornblumen geziert. Stefanie hält einen Strauß aus gleichen Blumen in der Hand. Näher kommt der Wagen heran. Adolf ist der Erde entrückt. Noch nie hat er Stefanie so bezaubernd gesehen wie heute. Nun ist der Wagen bei uns angelangt, ganz dicht vor uns. Da trifft ein Strahl aus hellen Augen Adolf. Stefanie lacht ihm in aller Sonntagsfestlichkeit unbekümmert entgegen, nimmt eine Blume aus dem Strauß und wirft sie ihm zu. Ich habe Adolf nie im Leben mehr so glücklich gesehen wie in jener Stunde. Als der Wagen vorbeigefahren war, drängte er mich in die stille Klostergasse hinein. Dann eilten wir auf die jetzt menschenverlassene Promenade. Ergriffen betrachtete er die Blume, dieses sichtbare Unterpfand ihrer Liebe. Ich höre heute noch seine vor Erregung bebende Stimme an meinem Ohr. »Sie ist mir zugetan. Du hast es doch gesehen, sie ist mir zugetan.« In den folgenden Monaten, da ihn der Entschluss, das Studium an der Realschule endgültig aufzugeben, zur Mutter in Konflikt gebracht hatte und er krank da niederlag, war die Liebe zu Stefanie sein einziger Trost. Die Blume Stefanies trug er im Medaillon bei sich. Nie hat mich Adolf als seinen Freund so sehr benötigt wie damals. denn da ich der einzige Mensch war, dem er sein Geheimnis anvertraut hatte, konnte er nur durch mich Nachricht über Stefanie erlangen. Täglich musste ich zur gewohnten Stunde am Schmiedtoreck Posten beziehen, um ihm über alles von Stefanie zu berichten, was ich beobachten konnte, vor allem, wer Mutter und Tochter angesprochen habe. Dass ich allein an der bewussten Ecke stand, musste Stefanie nach Ansicht Adolfs maßlos bestürzen. Dies aber war keineswegs der Fall, jedoch ich verschwieg es. Dass Stefanie auch mir gefallen könne, darauf ist Adolf in seinem Gedanken zum Glück niemals gekommen, denn der geringste Verdacht in dieser Richtung hätte das Ende unserer Freundschaft bedeutet. Doch dazu bestand kein Anlass, und so konnte ich denn meinem armen Freund jedes Mal völlig unbefangen meine Beobachtungen mitteilen. Adolfs Mutter hatte schon seit langem bemerkt, welche Veränderungen mit ihrem Sohne vor sich gegangen waren. Eines Abends, ich erinnere mich noch gut daran, denn ich kam dabei in große Verlegenheit, fragte sie mich gerade heraus: »Was ist denn mit dem Adolf los, Herr Kubitschek, weil er gerade so ungeduldig auf Sie wartet?« Ich stammelte irgendeine Ausrede und ging so rasch als möglich zu Adolf ins Kabinett. Glücklich war er, wenn ich ihm Neuigkeiten von Stefanie bringen konnte. »Sie hat einen guten Sopran«, erklärte ich ihm einmal. Da fuhr er hoch: »Woher weißt du das?« »Ich bin eine Weile lang ganz nahe hinter ihr hergegangen und habe sie sprechen gehört. So viel verstehe ich auch von Musik, dass ich aus einer hellen, reinen Stimme einen guten Sopran heraushören kann.« Wie froh war Adolf darüber. Und ich war zufrieden, dass er, der abgehärmt im Bette lag, so glücklich war. Immer musste ich auf schnellstem Weg vom Bummel fort in die Humboldtstraße eilen. Oft fand ich Adolf eifrig an einem weitläufigen Plane zeichnend. »Nun ist es entschieden«, sagte er mit grimmigem Ernste, als ich meinen Bericht abgegeben hatte. »Ich werde das Haus für Stefanie doch im Stile der Renaissance bauen.« Dann musste ich mein Urteil über den Plan abgeben, insbesondere ob ich mit der Anlage und Dimensionierung des Musiksalons zufrieden sei. Er habe darauf geachtet, dass der Raum eine gute Akustik erhalte. Ich möge nun sagen, wohin der Flügel zu stellen sei. Und so ging es fort. Das wurde alles in einem Tone gesprochen, als wäre an der Verwirklichung dieser Pläne nicht mehr zu zweifeln. Eine schüchterne Frage nach dem Geld wurde mit einem barschen »Ach, was Geld!« abgewiesen. Ein Wort, das ich oftmals von ihm gehört habe. Über die Frage, wo diese herrliche Villa gebaut würde, gerieten wir in Streit. Denn als Musiker kämpfte ich für Italien. Adolf aber beharrte darauf, dass diese Villa nur in Deutschland stehen könne, in der Nähe einer bedeutenden Großstadt, die ihm und Stefanie die Teilnahme an Oper und Konzert ermöglichen würde. Kaum konnte sich Adolf vom Krankenbett erheben, ging er schon in die Stadt und wartete beim Schmiedtoreck. Er war noch sehr blass und leidend. Pünktlich wie immer erschien Stefanie am Arme ihrer Mutter. Sie sah Adolf bleich mit hohlen, eingefallenen Wangen und lächelte ihn an. »Hast du's bemerkt?« fragte er mich glücklich. Von dieser Stunde an ging es mit seiner Gesundheit aufwärts. Als Adolf im Frühling des Jahres 1906 nach Wien fuhr, erhielt ich von ihm genaue Weisungen, wie ich mich Stefanie gegenüber zu verhalten hätte, denn er war überzeugt, dass sie mich bald ansprechen und fragen würde, ob denn mein Freund wieder krank geworden sei, weil ich allein am Schmiedtoreck stünde. Auf diese Frage hatte ich Folgendes zu antworten. Mein Freund ist nicht krank, vielmehr musste er nach Wien reisen, um dort das Studium an der Akademie für Bildende Kunst aufzunehmen. Nach Schluss dieses Studiums wird er ein Jahr auf Reisen verbringen, im Ausland natürlich. Ich bestand darauf, Italien sagen zu dürfen. Also gut, Italien. Nach 4 Jahren wird er zurückkehren und um ihre Hand anhalten. Im Falle ihres Ja-Wortes würden sodann unverzüglich die Vorbereitungen für die Hochzeit getroffen werden. Selbstverständlich musste ich Adolf schriftlich nach Wien ständig über Stefanie berichten. Da es billiger war, statt Briefe offene Karten zu schreiben, teilte mir Adolf beim Abschied einen Decknamen für Stefanie mit. Dieser Name lautete Benkiser. Es war dies der Name eines Klassenkameraden von Adolf. Wie sehr dieser Benkiser Adolf selbst bei den reichen, vielfältigen Eindrücken in Wien bewegte, beweist eine einfache Ansichtskarte, die er mir am 8. Mai 1906 schrieb: »Es zieht mich doch wieder zurück nach meinem lieben Linz und Urfahr«, hieß es darin. Das Wort Urfahr war unterstrichen. Damit war natürlich die in Urfahr wohnende Stefanie gemeint. Will oder muss den Benkiser wiedersehen. Was er wohl macht. Wenige Wochen später kam Adolf von Wien zurück. Ich holte ihn vom Zuge ab. Ich erinnere mich noch gut, wie wir abwechselnd seinen Koffer trugen und ich ihm dabei in aller Eile von Stefanie erzählen musste. Wir hatten große Eile, denn in einer Stunde begann der Bummel. Adolf wollte es nicht glauben, dass Stefanie nicht nach ihm gefragt habe. Er nahm an, dass sie selbstverständlich genauso große Sehnsucht nach ihm gehabt habe, wie er nach ihr. Insgeheim aber war er doch froh, dass sich für mich keine Gelegenheit ergeben hatte, vor Stefanie seine großzügigen Zukunftspläne zu entwickeln, denn diese sahen jetzt recht kläglich aus. In der Humboldtstraße angekommen, wurde die Mutter begrüßt. Dann eilten wir unverzüglich zum Schmiedtoreck. In großer Erregung wartete Adolf. Bange Minuten verstrichen. Pünktlich erschien Stefanie am Arme ihrer Mutter. Ein überraschter Blick traf Adolf. Das genügte. Mehr wollte er gar nicht. Ich aber wurde ungeduldig. »Du siehst doch, dass sie angesprochen sein will«, erklärte ich meinem Freunde. »Morgen«, antwortete Adolf. Doch aus dem Morgen wurde ein Übermorgen, wurden Wochen, Monate, Jahre, ohne dass Adolf diesen Zustand, der ihn doch so heftig und so unmittelbar bewegte, von sich aus geändert hätte. Dass Stefanie nichts unternahm, was über die allererste Phase des Blickaustauschens hinausging, war selbstverständlich. Ihm aus der gelockerten Feststimmung eines Blumenkorsos mit schalkhaftem Lächeln eine Blume zuzuwerfen, war das Äußerste, was Adolf von ihr erwarten durfte. Jeder Schritt ihrerseits, der über die streng gezogene Grenze der Konvention hinausgegangen wäre, hätte außerdem auch in Adolf das Bild zerstört, das er von Stefanie im Herzen trug. Vielleicht war dies der Grund für seine merkwürdige Scheu, dass er fürchtete, ein Näher kennenlernen würde dieses Idealbild zerstören. Aber für ihn war Stefanie nicht nur der Inbegriff weiblicher Tugenden, sondern auch die Frau, die mit höchstem Interesse an all seinen vielfältigen und weitgespannten Plänen teilnahm. Es gab keinen Menschen außer sich selbst, dem er so viele Kenntnisse und Interessen zutraute wie Stefanie. Die geringste Abweichung von diesem Bilde hätte bei ihm zu furchtbarer Enttäuschung geführt. Selbstverständlich wäre es schon im ersten Gespräch mit Stefanie, davon bin ich überzeugt, zu solchen Enttäuschungen gekommen. Denn sie war im Grunde genommen ein junges, lebensfrohes Mädchen wie andere auch und hatte sicherlich die gleichen Interessen wie diese. Vergeblich hätte Adolf bei ihr nach jenen großartigen Gedanken und Ideen gesucht, die er so hartnäckig in Stefanie hineinversenkt hatte, bis diese sozusagen zur weiblichen Entsprechung seiner eigenen Person geworden war. Nur allerschroffste Distanzierung konnte ihm dieses Bild erhalten. Höchst aufschlussreich ist die Tatsache, dass der junge Hitler, der mit beispielloser Verachtung die bürgerliche Gesellschaft ablehnt, in diesem Liebesverhältnis die Gesetze und gesellschaftlichen Normen dieser so verachteten Welt des Bürgertums strenger einhält als manche Angehörige dieser Gesellschaftsschicht selbst. Die Regeln des bürgerlichen Anstandes und der guten Sitten wurden für ihn geradezu der Schutzwall, hinter dem er sein Verhältnis zu Stefanie aufbaute. Ich bin ihr nicht vorgestellt. Wie oft habe ich dieses Wort von ihm gehört, obwohl er doch schon gewohnt war, sich achselzuckend über Bestehendes hinwegzusetzen. Aber dieses strenge Beachten der gesellschaftlichen Formen gehörte zu seinem ganzen Wesen. Es kam in der stets adretten Kleidung, im sorgfältigen Benehmen ebenso zum Ausdruck wie in seinem natürlichen Anstand, der meiner Mutter so sehr an ihm gefiel. Niemals habe ich ein zweideutiges Wort oder einen Witz ähnlicher Art aus seinem Munde gehört. Nicht bewusst, wohl aber instinktiv fand der junge Hitler in seinen Beziehungen zu Stefanie den für ihn einzig richtigen Weg. Er besaß ein Wesen, das er liebte, und besaß es doch wieder nicht. Sein ganzes Leben richtete er so nach diesem geliebten Wesen ein, als besäße er es ganz. Doch da er selbst jede tatsächliche Begegnung vermied, blieb dieses Mädchen, obwohl es für ihn sichtbar auf Erden wandelte, doch ein Wesen seiner Traumwelt, in das er seine Wünsche, Pläne und Ideen hineinprojizieren konnte. So bewahrte er sich selbst davor, vom eigenen Wege abzukommen, ja noch mehr. Dieses eigentümliche Verhältnis steigerte durch die Kraft der Liebe sein eigenes Wollen. Er sieht Stefanie als seine Frau vor sich. Er baut das Haus, in dem sie mit ihm wohnt, umgibt es mit einem herrlichen Park und richtet sich etwa so mit Stefanie ein, wie er es später, allerdings ohne sie, auf dem Obersalzberg tat. Dieses Ineinandergreifen von Traum und Wirklichkeit ist für den jungen Hitler charakteristisch. Und besteht die Gefahr, dass ihm das geliebte Wesen völlig in das Reich der Fantasie entgleitet, eilt er nach dem Schmiedtoreck und überzeugt sich, dass das Wesen, das er liebt, wirklich über diese Erde schreitet. Nicht durch das, was Stefanie wirklich war, wurde Hitler auf dem eingeschlagenen Weg bestärkt, sondern durch das, was er in seiner Fantasie aus Stefanie machte. So war Stefanie für ihn beides, ein Teil der Wirklichkeit, ein Teil Wunsch und Fantasie. Wie immer es sei, Stefanie war der schönste, der reinste und fruchtbarste Traum seines Lebens.